Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Wir gucken nach Finnland, um weiter so ein bisschen in Europa unseren Blick schweifen zu lassen. Die Finnen haben gewählt und die Sozialdemokraten haben gewonnen. Im Sinne von, sie haben die meisten Stimmen bekommen, aber sie werden es jetzt nicht ganz leicht haben, die Regierung zu bilden. Aber trotzdem, Herr Füchs, erstmal ist das ja etwas, was wir lange nicht erlebt haben, die Sozialdemokraten im Aufwind, oder? Ja, ich glaube, das war sogar das erste Mal in Finnland seit 1999, also schon sehr lange her. Aber es ist eben ein Aufwind aus einem Tief heraus. Und wenn man sich die Prozentzahlen ansieht, 17,7%, das ist ja immer noch nur ein Schatten der einstmaligen Stärke der Sozialdemokratie in Skandinavien. Und wenn man das jetzt als Menetekel für Europa sehen möchte, dass man sich sagt, naja, vielleicht haben in anderen Ländern die Sozialdemokraten die Chance, auch nochmal in einen Aufwind zu geraten, auch wenn der Aufwind nicht ganz so heftig weht, wie Sie richtig sagen. Kann man das denken? Kann man das übertragen? Ich denke, das Potenzial dafür gibt es durchaus, weil die soziale Frage wieder stärker in den Vordergrund rückt, eigentlich und genau in ganz Europa. Das haben die Finnen auch getan, diese soziale Frage in den Vordergrund zu rücken. Und das hat ihnen auch geholfen. Ja, weil die sagen Liberalkonservativen, die bisher die Regierung angeführt haben, wohl einen sehr strikten Sparkurs gefahren haben. Und der war immer unpopulärer. Da ist es auch relativ einfach, würde ich sagen, mit sozialen Gleichheits- und Gerechtigkeitsfragen Wahlkampf zu führen. Die große Frage ist ja, ist die Sozialdemokratie eigentlich in ganz Europa in der Lage, neue Antworten auf die soziale Frage zu geben, oder versucht sie ein Zurück in die Vergangenheit, ja, irgendwo in die goldenen 70er und 80er Jahre, als Globalisierung und digitale Revolution und Masseneinwanderung noch keine große Rolle, sagen, spielten. Ich glaube nicht, dass das, sagen, funktionieren wird. Aber es gibt sicher Bedarf nach, sagen, einer Partei, die die Frage von sozialer Teilhabe wieder stärker ins Zentrum rückt. Gleichzeitig muss man sehen, es hat sich in Finnland ja wieder gezeigt, dass eine zweite Frage die politische Landschaft in Europa polarisiert, nämlich die Einwanderungsfrage, und dass die Finnen, also die Rechtspopulisten bis Rechtsradikalen in Finnland, diese Partei, die sich nur so einen Wimpernschlag hinter der Sozialdemokratie gelandet sind, ich glaube 0,5% oder sowas, einen Sitz. Das ist schon alarmierend. Im Parlament, ja. Also 40 von 200 Sitzen haben die finnischen Sozialdemokraten, eben dann dicht gefolgt von den Rechtspopulisten, die Finnen, mit 39. Und es gibt keine linke Mehrheit im finnischen Parlament, also auch keine Mitte-Links-Parlamentsmehrheit. Insofern werden die Sozialdemokraten es schwer haben, eine Regierung zu bilden, die dann auch ihre politische Handschrift trägt. Ja, und man kann natürlich fragen, diese soziale Frage, von der Sie gesprochen haben, vielleicht finden die Menschen, dass die Rechtspopulisten die soziale Frage viel eindeutiger beantworten. Das tun sie in der Tat. Sie versuchen erstens die Flüchtlingsfrage als soziale Frage. Also wir werden überfordert wirtschaftlich, sozial, sagen, durch Masseneinwanderung. Konkurrenz um Arbeitsplätze, um Sozialleistungen, und gleichzeitig vertreten sie ja so einen robusten nationalen Wirtschaftsprotektionismus, also Schutz der einheimischen Arbeit vor internationaler Konkurrenz. Das darf man nicht, sagen, überschätzen. Es gibt tatsächlich einen Versuch, die soziale Frage von rechts zu besetzen, und dafür braucht man alternative Konzepte der demokratischen Mitte. Ja, jetzt werden wir gucken, wie das in Finnland gelöst werden wird. Es werden schwierige Koalitionsverhandlungen. Ich meine, man kennt ja Länder, in denen die Rechtspopulisten auch schon mitregieren. Wir gucken nach Österreich, die FPÖ, in Italien, die Lega. In Finnland haben sie auch mitregiert und haben sich dann gespalten. Also insofern könnte das ein möglicher Ausgang dieser Wahlen auch sein, dass jetzt die Regierung sich wieder aus beiden, aus Sozialdemokraten und aus Rechtspopulisten zusammensetzt. Schwierige Kombination. Die Frage ist ja immer, wer zieht am Ende wen in welche Richtung? Ja, also gelingt es, diese rechtspopulistischen Parteien auszudifferenzieren und einen Teil einzubinden in die Demokratie? oder führt es dazu, dass insgesamt die Politik immer weiter nach rechts rückt? Da muss man schon sehr genau sein hinschauen, was das Ergebnis solcher Koalition ist. Wir haben ja Österreich als Nachbar direkt vor unseren Augen. Und da sieht man, dass es denen doch gelingt, die politische Agenda stark zu beeinflussen. In der Tat. Und Finnland wird uns beschäftigen, denn am 1. Juli übernehmen die Finnen die Ratspräsidentschaft in der EU. Ralf Füchs hier zu Gast in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur.